Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Und Mensch, es wird wärmer. Wow, es ist ja nicht zu fassen. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass es dieses Jahr nochmal irgendwie so warm wird, dass man gemütlich draußen ja, sich mal eine Zeit lang irgendwo in die Natur setzen kann, ohne sich dick einzupacken. Ja, aber was bedeutet das? Ja, ganz klar. Die Zahlen, die Hörerzahlen gehen natürlich jetzt wieder zurück. Ja, im Sommer, ganz klar. Wir hörten sich da schon Podcast an. Aber ich habe ja schon einige Vorbereitungen getroffen, damit der Podcast auch unterwegs mit mobilen Geräten zu hören ist. Und zwar habe ich deswegen ja auch schon im Januar eine Ogg-Datei zu dem jeweiligen Podcast hochgeladen. Also gibt es auch einen Ogg-Stream und den findet ihr auf wiredearthblog.com und dort findet ihr auch immer Infos und Links. Und diese Ogg-Datei ist nur 64 Kilobit Sekunde kodiert und hat eine bessere Qualität als den 128, als der 128 Kilobit MP3-Stream, ganz klar, deswegen, weil Ogg da das überlegende Format ist, ja. Also, für unterwegs, perfekt. Es sei denn, ihr habt natürlich einen iPod, iPhone oder so weiter. Der kann leider das freie Format nicht. Aber da könnt ihr ja dann über den MP3-Stream dann trotzdem reinkommen. Über den MP3-Feed meine ich natürlich so. Aber egal, denn es gibt wichtige Sachen diese Woche, ja, ganz, ganz wichtige Sachen. Aber es ist eigentlich nichts mehr Neues, denn wir alle kennen ja die Film- und Musikindustrie, die eben dem Medium Internet dann doch ganz, ganz skeptisch gegenübersteht. So skeptisch, dass dann doch mal zu anderen Mitteln gegriffen wird, wie im Falle von Viacom in einem Streit mit YouTube. YouTube ist ja ein Dorn im Auge der Film- und Musikindustrie. Warum? Klar, weil natürlich die Chance da sehr groß ist und wohl auch einiges im Umlauf ist auf YouTube, das nicht ganz offiziell eingestellt wird. Und ja, das muss natürlich dann umgehend gelöscht werden von Google. Das ist natürlich nicht schön für die Benutzer, ganz klar. Die denken nämlich, Google würde da kräftig zensieren. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finden natürlich die Musik- und Filmfirmen das überhaupt gar nicht witzig, ja, wenn da Teile oder sogar ganze Veröffentlichungen von ihren Werken hier zu finden sind auf YouTube. Jetzt habe ich deswegen ein bisschen ja, gestoppt hier in einem Satz, weil ich gesagt hat, die Werke der Musikindustrie, die Musikindustrie hat natürlich überhaupt gar keine Werke. Ja. Werke werden von den Künstlern produziert und die Industrie, Film- und Musikindustrie, die vermarktet lediglich diese Werke. Also von daher möchte ich die nicht in einem Atemzug nennen mit den tatsächlichen Künstlern, die diese Inhalte herstellen. Und ja, jetzt hat sich in diesem Streit aber das Ganze so hochgeschaukelt. Also wer das noch nicht weiß, Viacom ist ein MTV-Mutterkonzern. Ja. Und Viacom fordert jetzt also von Google 1 Milliarde Dollar Schadensersatz, weil man eben auf YouTube immer noch Videos finden kann, die die Rechte von Viacom verletzen. Ja, jetzt hat Google dann aber allerdings gekontert und in einem Blogpost klipp und klar erklärt, dass Viacom zuerst auch mehrfach versucht hat, YouTube zu kaufen, ja, um Marktführer eben zu werden in dem Bereich Videoportalen, Videoangebote. Und nach der Übernahme durch Google von YouTube soll eben dann Viacom YouTube mit Guerilla-Taktiken, so die Aussage, als Marketing-Instrumenten benutzt haben. Die haben nämlich, also das sagt Google, ja, Die haben, Viacom hat mehrere Werbeagenturen beauftragt, Videos, ja, die von Viacom vertrieben werden, so zu bearbeiten, dass sie wie illegale Kopien aussehen und diese dann auf YouTube hochzuladen. Und später haben dieselben dann wieder die Anwälte eingeschaltet, ja, und eben verlangt, dass YouTube diese wegen Urheberrechtsverletzung entfernt. Was ist der Sinn? Ganz klar. Die Sinn ist natürlich die Diskreditierung von YouTube. Da komme ich aber gleich noch zu. Interessant war, nach einem Hinweis von YouTube, ja, dass diese von Viacom die Videos selbst hätte hochladen lassen, sei der Konzern zurückgerudert. Wow. Okay, gut. Ja, was ist der Sinn der Sache? Ganz klar. Was macht man auf solchen relativ freien Portalen, wenn man die als störend empfindet? Man verwendet False Flag Operationen. Ja, False Flag ist so ein jetzt so ein beliebter Begriff geworden. Ja, eine Operation unter falscher Flagge. Ja, man gibt vor, jemand anders zu sein. Ja, oder man macht Aktionen, die darauf abzielen, dass jemand anderes eben die Schuld dafür bekommt. Ja. In dem Falle war es nicht wichtig, wer jetzt diese Sachen dann hochgeladen hat, offenbar, sondern nur, wohin diese Sachen hochgeladen wurden. Ja. Wenn man also eine Firma diskreditieren will und sagen will, okay, die verletzen hier ständig Copyrights, ja, was macht man dann? Man lädt Copyright-behaftetes Material hoch und zeigt dann sofort mit den Fingern drauf und sagt, hier, da ist es, da ist was Illegales, ja, zack. Ne? Und schon gibt's Probleme. Und also das wirklich der Tatsache entspricht, wie gesagt, das ist ja eine Aussage von Google, dann ist das wirklich schon der Hammer. Das muss man ganz klar sagen. Wundern wird's mich so ehrlich gesagt nicht. Ja, sowas erwarte ich eigentlich sogar von diesen Firmen in Anführungszeichen, ja. Und ich bin da wirklich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Schön wäre tatsächlich, wenn das in dem laufenden Gerichtsverfahren dann tatsächlich ja, herauskäme und festgestellt werden würde, hochrichterlich, dass dem so sei. Dann wäre nämlich die Frage wieder ganz, ganz anders zu stellen, wer hier eigentlich jetzt dann der Verbrecher oder der Schuldige dann ist. Das wäre eine interessante Geschichte. Auf jeden Fall, klar, es war nicht zu erwarten, dass Google da klein beigibt. Ja, das sollten mittlerweile die Firmen auch wissen und somit ist es manchmal gar nicht schlecht, dass ein großes Unternehmen dahinter steht. Nicht auszudenken, wenn jetzt YouTube von, ja, sag ich mal, noch einer relativ unbekannten kleinen, nicht finanzstarken Firma oder sogar von einer Organisation, einer nicht kommerziellen geführt wäre, das Portal wäre schon längst weg. Das Portal wäre schon längst zugemacht, ja. Das ist ganz klar. Weil die Marktmacht eben von den Widersachern auch eben so groß und so erschreckend ist, dass da kleine Anbieter sich da überhaupt gar nicht durchsetzen können. Und das ist auch ein Riesenfehler, den die Musikindustrie da macht. Denn oftmals versuchen auch Künstler, ja, mehr oder minder auf unkonventionelle Weise ja, zu Ruhm oder zu Bekanntheit zumindest mal zu kommen, ja, und versuchen dann eben ihre eigenen Labels etc. ins Internet zu stellen und werden dann durch viele, viele verschiedene Organisationen, sei es jetzt die GEMA, sei es verschiedene Medienorganisationen, sei es eben jetzt die Musikindustrie, dann behindert, ja, und gestört. Ja, und somit ist es fast unmöglich, ja, dass jemand ein vollkommen eigenes, unabhängiges Portal mit kommerzieller Musik machen kann. Und zum Glück gibt es aber auch da dann eben die Möglichkeit, seine Musik unter einer Creative Commons License reinzustellen. Nein, ich mache jetzt nicht schon wieder Werbung. Das ist nur eine Ansage von einer Alternative. Ja. Und dann ist die Musik zwar immer noch in den Händen des Autors, aber man kann eben oder die Musikindustrie kann da eben nicht mehr drauf zugreifen, weil es eben kein GEMA-Schutz und kein Rückenhalt von solcher einer Organisation gibt. Und das Problem ist halt, dass dann eben auch die Firmen dann ganz klar sagen, okay, ja, dann, wenn ihr das macht, ja, dann seid ihr ja bei uns unten durchfertig. Auch das ist dann natürlich eine Frage, ob hier ein Künstler das dann riskiert, tatsächlich, oder ob der dann doch lieber sagt, naja, nee, ich will ja vielleicht auch mal eine Chance haben auf der normalen Musikindustrie und bla bla bla, ja. Und da sieht man es auch schon, wo das Problem liegt. Und es grenzt halt schon, finde ich, natürlich an Erpressung. Ja. Natürlich nicht strafrechtlich relevante Erpressung, weil, ja, man lässt ja immer noch eine Wahl, ja, was man will. Und das ist ja auch nur eine ungesprochene, ja, so ein ungesprochenes Gesetz. Ne? So was wie zum Beispiel, wer seine Bücher über BOD veröffentlicht, ja, Books on Demand, ja. Ja, der braucht dann zu so einem großen Verlag gar nicht mehr zu gehen. Ja, da hat keine Chance, der wird bei den Verlagen nicht mehr genommen. Ja. Auch das ist natürlich, Books on Demand wird natürlich da dem widersprechen, diese Aussage, und die gibt es auch nicht offiziell. Ja, aber ja, inoffiziell, hinter verschlossenen Türen, unter der Hand, ja, hört sich dann eben doch so an, als unter dem Motto, so, okay, ja, man kann die Bücher ja dort veröffentlichen, aber nur dann ist es vorbei, ja, mit dem Veröffentlichen bei größeren Buchverlagen. Es sei denn, ja, natürlich, klar, es wäre abzusehen, dass man mit so einem Autor was gut abzocken kann. Ne? Also ganz, ganz schlimme Geschichte. Hier YouTube gegen Viacom momentan. Und ich bin auch wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Übrigens, ein ganz anderes Thema wegen der Kulturflatrate. Die ist mal wieder im Gespräch. Und da geht es eben ja, um die Lösung von dem Problem, dass eben immer mehr Musik und auch Videos, ja, Filme, ganz klar, im Internet auftauchen. Jeder, der denkt, man könnte diesen Trend stoppen oder man könnte das verhindern, der ist natürlich vollkommen weltfremd. Muss ich ganz klar sagen. Also der Zug des normalen Copyrights, wie wir es kennen, der ist abgefahren. Der ist endgültig abgefahren. Das kann man nie wieder zurückholen. Das ist vorbei. Ja, das muss man endlich mal einsehen. Ob das gut oder schlecht ist, das lasse ich einfach dahingestellt. Das wird sicherlich aus jeder anderen Perspektive, aus der man das betrachtet, kommt man zum anderen Schluss. Für die einen ist es die Offenbarung, ja? Für die anderen ist es Diebstahl, für wieder andere ist das vollkommen ohne Belang. Und ja, für die Künstler, die fragen sich, wo die Existenzgrundlage bleibt. Und das alles könnte mit einer Kulturflatrate natürlich gelöst werden. Und die Grünen brechen da jetzt vor, sehr zum Bundesverband der Musikindustrie, die sich natürlich gegen diese Musikindustrie, Entschuldigung, die sich natürlich gegen diese Kulturflatrate ausgesprochen haben. Ja, die haben sich gegen die Musikindustrie ausgesprochen. Das wäre nicht schlecht. Ja, und die Vision, die Musikindustrie immer noch hat, ist natürlich die, dass keiner irgendwas kauft, am besten auch gar nicht erst hört, ohne dass er dafür löhnt, ohne dass der dafür Geld ausgibt. Und je mehr Geld, desto besser. Ganz klar. Das ist nicht mehr machbar. Ja, das zeigt sich immer mehr. Dann nützen auch keine Aktionen mehr, so wie mit diesen theatralischen Auftritten, wie dann irgendwelche ja, Familienväter auf einmal im Gefängnis sind und die Kinder und die Frau dann zum Geburtstag vor das Gefängnistor gehen und dort das Geburtstagsständchen schmettern, ja. Ich meine, der Werbespot, der war ja schon bezeichnend sozusagen. Ich weiß nicht, ich glaube, der läuft auch jetzt nicht mehr. Das hat er uns schon gezeigt, wer wegen, ja, Kopieren von einem Film oder eben Musik wer da eine Familie zerstört und den Familienvater ins Gefängnis bringt, der ist natürlich ganz klar nicht mehr in der Gesellschaft als normal sozial anzusehen. Das halte ich für asozial, ja. Wer eine Familie zerstört, wegen publikem Video oder Musikkrams zu kopieren, das ist ja das absolut Letzte. Ja. Da geht es um Menschenleben, ja, und nicht um irgendwelche Wirtschaftsgüter. Ja. Aber egal, das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema, da will ich jetzt nicht abschweifen. Ja, drauf. Die Kulturflatrate ist halt in Wirklichkeit dazu da, dass die Künstler immer noch einen Einteil bekommen, auch wenn die Zahlen des Kaufes von Musik rückläufig sind. Und auch Videos, also Medien allgemein. Jetzt ist die Sache, die Berechnungen, die immer wieder aufgestellt werden, mit Unmengen von Euro, ja, pro Person, die aufgewendet werden müssen, 70 Euro heißt es da im Monat, ja, damit die Künstler ihren Lohn sozusagen bekommen, ja. Das ist vollkommen aus der Luft gegriffen. Wir haben mehrere Aspekte. Einmal ist es so, dass nicht alles, ja, dann einfach nur noch kostenlos im Internet kopiert wird. Erstens ist es so, die Leute, die das jetzt schon praktizieren und machen, die werden das weiterhin tun und der Künstler bekommt gar nichts. So sieht das aus. Und da kann man sagen, was man will. Die Drohgebärden sind doch schon da. 5 Jahre Freiheitsentzug kann es maximal geben bei Urheberrechtsverstoß. 5 Jahre. Ja, und wen schreckt das ab? Niemand. Niemand. Ja. Als ganz klar oftmals einfach die Entscheidung von demjenigen ist, entweder er holt sich die kopierte Musik aus dem Internet oder gar keine. Ja. Und wenn man jetzt sagt, ja, okay, dann darf halt gar keine holen. Ja, dann ist das zwar vielleicht so okay, ja, das ist nur konsequent, aber die Tatsache ist, da kriegt der Künstler auch kein Geld davon. Ja. Ganz einfach. Und wer denkt, dass dann, wenn es keine Möglichkeit mehr gäbe, ja, sich Musik von irgendwoher zu holen, was niemals möglich sein wird, ja, dass derjenige dann, oder dass alle dann diese Musik kaufen würden, das ist auch vollkommener Quatsch. Ja. Erstmal gibt es Leute, die können sich diese Sachen gar nicht kaufen, weil sie gar kein Geld dazu haben. Ja, das gibt es auch tatsächlich auch in Deutschland, ja. Da kann man jeden Hartz-IV-Empfänger mal fragen, ob der sich für 370 Euro, ja, noch monatlich 2 CDs für 30 Euro kaufen kann, ja. Oder, sagen wir mal, er holt sich auf dem Krabbeltisch, ja, kostet nur 5 Euro und selbst das ist dann noch jede Menge Geld, ja. Und ob es das dann auch das ist, was seinen Musikgeschmack trifft, ist dann wieder eine andere Geschichte. Also, was soll denn das? Ja, das ist alles hin und her geschobene Diskussion. Jeder schiebt hier jeden mit dem schwarzen Peter zu. In Wirklichkeit ist das alles gar keine Lösung. Und auch die sich das leisten können und das einfach nicht wollen, weil sie vielleicht zu geizig sind, auch die werden das nicht tun. Ja? Das ist doch ganz klar. Ich weiß nicht, wo die Musikindustrie als diese Zahlen her hat, von wegen wie viel Milliarden oder Millionen Verlust oder Billiarden oder Fantastilliarden, ja, an Verlust geben soll durch Raubkopierer, als ob da wirklich jeder was kaufen würde. Das ist absoluter Quatsch. Und zusätzlich kommt selbst die Leute, ja, die oftmals Musik dann als CD oder legal auf Musikshops im Internet die Musik kaufen, die hören sich vorher oftmals auch Lieder an im Internet. Ja, sei es jetzt auf YouTube, was wir vorher zum Beispiel hatten, ja, und entscheiden dann eben, ob das Lied okay ist oder nicht. So wie zum Beispiel man früher in die Plattenläden ging, sich die CD oder die Schallplatte angehört hat, erstmal im Geschäft, mit dem Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob die neue Generation das überhaupt noch so kennt, ja, aber das war auch Fakt, ja, wenn man sich da ein Album gekauft hat, da geht man ins Geschäft und hört das Album mal an, ja, Und dann entscheidet man, ob man es kauft oder nicht. So, wenn man aber jetzt keine Möglichkeit mehr hat, sich das Album anzuhören, ja, dann kauft man sich das doch auch nicht. Man kauft doch nicht die Katze im Sack, das ist doch logisch. Und wenn dann ein Lied vielleicht gut ist, ja, dass man vielleicht irgendwo auf MTV gehört hat, ah ja, sieht man, das ist auch kostenlos, was man da hört, ah ja, ja, dann holt man sich. Wenn man doch das nicht hört, wenn man das vorher nicht irgendwo gehört hat, sei es im Rundfunk, im Fernsehen oder eben im Internet, ja, dann holt man sich das doch auch nicht. Und was eben früher das Fernsehen und das Radio war, das sind die alten Medien, das macht man heute im Internet. Und da muss es auch eben im Internet die Möglichkeit geben, dass man sich solche Sachen kostenlos, ja, anhören kann. Denn davon hat schon immer die Musikindustrie gelebt, dass man Inhalte kostenlos hören kann, dass die Leute, ja, angefixt werden, ja, mit solchen Sachen. Um dann eben tatsächlich richtige Produkte zu verkaufen. Und das hat ja auch funktioniert immer. Ja. Und das würde auch weiterhin im Internet funktionieren, wenn die Firmen jetzt endlich mal realisieren würden, dass sich alles weiterentwickelt hat, dass man die alten Strukturen nicht mehr tragen kann. Und wenn diese Kultur Flatrate kommt, da komme ich jetzt wieder zum Punkt, dann heißt das nicht, dass die gesamten Künstler, Video, Musik und so weiter, dass die alle jetzt über diese eine Kultur-Flatrate finanziert werden müssten. Nein, das bedeutet nur, dass ein Teil des Ausfalles, ja, finanziert werden muss. Denn viele Leute werden sich die CD holen. Die werden sich vielleicht sogar das MP3 holen mit zusätzlich Cover und so weiter und so weiter. Ja, mit Informationen. Die werden sich vielleicht auch wieder ihren Konzertticket kaufen, wenn die Band dann in der Nähe ist, in ihrer Stadt ist, ein Konzert geben. Ja, und gehen dann auf das Konzert, weil sie die Künstler live sehen wollen. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die die Musik dann wirklich mögen und dann auch wirklich Geld ausgeben würden, ja, dass die dann sich die Musik anhören und sagen, alles Müll, alles Dreck, haben die Musik, hören sich an. Ja, die Leute würden das Lied auch nicht kaufen, ja. Selbst eben, wenn es 20 Cent kosten würde, würden die sich das Lied auch nicht kaufen, weil die das eben nicht wertschätzen, ja. Aber von diesen Leuten, da kann man ja eh kein Geld machen, da können die Künstler eh nicht davon leben. Die Künstler leben von den Leuten, die eben Fans sind. Die Fans, das ist die Basis. Und die Fans, die werden auch dann, wenn die Kultur Flatrate kommt, wieder Specials, Special CDs, Special MP3s und so weiter kaufen von den Künstlern. Ja? Das ist nämlich das, was man eben vergisst. Und die werden das Merchandise kaufen und die werden in die Konzerte gehen. Ja? Und die werden sich USB-Sticks, ja, mit dem live aufgenommenen Konzert kaufen, so wie es zum Beispiel in der SAP Arena in Mannheim zum Beispiel war, als die drei Fragezeichen dort ihre Lesung, kann man da schon kaum sagen dazu, ihr Event hielten, ja, und hier diesen, der schreiende Wecker oder so hat es, glaube ich, geheißen, ja. Und nach der Veranstaltung, ich war dort, es war eine super Sache, und nach der Veranstaltung konnte man sich also ein MP3-Stick kaufen mit dem Live-Mitschnitt drauf. Ja. Live-Mitschnitt hat man dann ein paar Tage später im Internet nachgeliefert bekommen. Das konnte man sich dann runterladen natürlich, klar, auf den USB-Stick schön gemacht, ja, mit er hat drei Fragezeichen, Logo und so weiter und so weiter. 30 Euro hat er gekostet, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 2 Gigabyte oder so. Ja. Und mit im Preis immer drin, dass man sich den Live-Mitschnitt des jeweiligen Ortes runterladen kann. Wunderbar, ganz klar. T-Shirts ohne Ende wurden da verkauft, ja, jeden Schlüsselanhänger total überteuert, ja, aber man hat was, ja, man hat was von seinen Lieblingsstars. Und es wird sich nicht ändern, das ist immer so, weil Fans werden alles daran setzen, ja, alles zu bekommen über ihren Star. Ja. Und die anderen, die geben eben nichts dafür. Ja. Und jetzt aber zu sagen, okay, dann brauchen die auch gar nichts davon zu hören, das ist eben falsch. Weil eben das Internet ist das Medium, der Neuzeit und es war halt schon so, dass man Radio läuft im Hintergrund, ja, da hört man ein Lied, was ist denn das für Mist, ja, okay, kommt das nächste Lied, oh, das ist aber nicht schlecht und wenn einem was gefällt, ja, dann holt man sich das vielleicht, ja, vielleicht auch nicht und vielleicht nimmt man auf Kassette auf, ja, naja. Und das war ja auch schon von jeher so, dass man sich da Bekannten auch mal die CD oder die Schallplatte aufgenommen hat auf Kassette. Und das war auch nicht illegal. Das ist heute noch nicht illegal. Und das ist aber eben der Musikindustrie ein Dorn im Auge gewesen. Jetzt können die das nicht fassen, dass das Internet das alles noch erleichtert. Aber eben statt auf neue Verfahren zu setzen, auf neue Wege zu beschreiten, um neues Geld zu bekommen. Ja, nein, wird es ignoriert und man denkt, man könnte mit Gewalt die Leute dazu bringen, Sachen zu kaufen. Es ist vollkommen absurd, ist das, ja. Vollkommen absurd, dass eben die Leute sich da zwingen lassen wollen. Ja, und ich würd lieber generell komplett meine Musik komplett verbannen, als mich zwingen lassen, sowas zu kaufen. Also, was natürlich auch nicht geht. Ich meine, wir haben Radio, ja. Internetradio meine ich jetzt. Ja, von anderem Radio möchte ich ja gar nicht mehr sprechen. Das ist nicht mehr existent für mich, schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Internetradio. Wie wird das unterbunden sein? Ja, da gibt es überhaupt gar keine rechtliche Grundlage dazu unterbinden, dass ich das Radio höre und auf ein Medium aufzeichne. Ja. Übrigens, fantastisch. Ja. Diese Hetze der Musikindustrie, ja, gegen so Aufzeichnen von irgendetwas. Die trägt tatsächlich schon Früchte. Ja. Ich hab mit jemand letzt gesprochen, der war tatsächlich im Glauben, dass das Aufnehmen von Schallplatten früher oder von einer CD früher auf eine Kassette, das war schon immer illegal. Ja. Es ist der Hammer, wie kann man nur? Ja. Aber das ist eben die neue Generation, die fängt an, mit der Hetze hier im Einklang zu stehen, ja, und denkt, die Sachen seien verboten. Und was passiert? Sie machen es trotzdem. Selbst wenn sie überzeugt sind, dass es verboten ist, wird es trotzdem gemacht. Ja? Und deswegen, schon allein wegen dieser Haltung, kann man dieses Phänomen von dem, ja, Kopieren von Liedern, kann man nicht mehr stoppen. Das ist einfach unmöglich. Das ist wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpfen will. Ja? Unmöglich. Es mag eine Zeit lang gut gehen, aber dann gibt es einen großen Krach und dann bricht alles zusammen, weil überhaupt keine Geschäftsmodelle mehr für die Zeit danach überhaupt existieren. Sehr bedenklich und das wird noch viele Firmen den Kopf kosten, ganz klar. Und die Firmen, die das zuerst begriffen haben, die werden überleben und werden aber auch als Gewinner hervorgehen davon. Und auch wenn sie es jetzt momentan noch widerwillig machen. Also in den USA sieht man schon den Trend, ich sag nur Hulu, von der Industrie, selbst von den Machern gehasst, von den Zuschauern geliebt. Aber man kann da nicht drum herum kommen. Ja, es wird getan, es wird mit Werbung finanziert und dann kann man sich kostenlos diese Sachen im Internet anschauen. Jedenfalls, wenn man in den USA wohnt und noch nicht im Entwicklungsland hier, ja, von neuen Medien ist. Aber liebe Medien, liebe alte Dinosaurier-Medien in Deutschland, ihr könnt gucken in die Richtung, ja, USA. Und da geht's hin. Und das könnt ihr nicht verhindern. Und da könnt ihr einen Vorgeschmack bekommen darauf, was euch blüht. Reihenweise Aussterben von Zeitungen, ja, weil sie auch denken, man geht mit Anwälten gegen Internetangebote vor und denkt, man könnte die Leute dazu zwingen, ihre Informationen wieder auf ein Blatt Papier zu lesen. Hahaha, sage ich da nur. Das sieht man auch, die Filmfirmen, die jetzt langsam aber sicher hier sehen, es gibt gar keine andere Möglichkeit mehr. Wir müssen unsere Inhalte ins Internet stellen, wenn wir noch konkurrenzfähig bleiben wollen. Und es funktioniert, ja. Werbung wird auch gezahlt. Aber egal, gut. Jetzt tun wir schon wieder total abschweifen. Kulturflatrate in Deutschland hat aber natürlich auch zwei Seiten. Ich will das gar nicht verschweigen. Das will ich kurz ansprechen. Kulturflatrate könnte nämlich zu dem sein, was wir hier schon haben, als in Form von GEZ. Ja? Das heißt, dass viele oder alle zahlen müssen für öffentlich-rechtliche Programme, auch wenn die sie gar nicht anschauen. Ja? Und eine Kulturflatrate könnte hier, ja, wenn man nicht aufpasst, genau dasselbe Prinzip werden. Alle zahlen für zum Beispiel Download von Musik im Internet, auch wenn man das gar nicht tut. Und da muss man aufpassen, dass hier nicht so eine, ja, zweite GEZ gegründet wird, die dann eben noch zusätzlich auch das noch einfordert. Ja? Jeder, der ein Internet-PC hat beispielsweise, da muss dann ein gewisser Obolus entrichten im Monat, eben für diese Kulturflatrate. Das wäre auch wieder so eine Geschichte, die sicherlich diskussionswürdig ist. Frage natürlich, wie will man das anders da machen? Es geht nur, wenn die Masse das Ganze finanziert. Ja, von daher kann ich natürlich Diskussionen zur Kulturflatrate durchaus verstehen, auf der Basis, wie will man denn berechnen. Aber nicht auf der Basis, ob die überhaupt sinnvoll ist oder ob die überhaupt kommen soll. Sie muss kommen. Das ist das einzige, das ist die einzige Möglichkeit, ja, für die Künstler in Zukunft überhaupt noch Geld zu verdienen. Ja, jedenfalls für die Masse der Künstler. Ja, die großen Stars, die werden ihr Säckel immer füllen, oder wenn sie einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichen. Ja, nämlich, weil eben die Fans dann eben sowieso die Produkte, was auch immer, kaufen von denen. Ja. Aber kleinere Künstler, die im Kommen sind, ja, die eben am Anfang ihrer Karriere stehen, die können nur noch durch so Sachen wie eben Kulturflatrate was verdienen. Ja. Und ja, es muss auch eine Entkriminalisierung der Tauschbörsennutzer geben, ganz klar. Die Gerichte kommen nicht mehr nach, die Polizei ist total überlastet. Es ist auch ein, auch das, wie gesagt, ein Kampf gegen Windmühlen, das geht einfach nicht, ja. Und es verstößt anscheinend auch gegen den Geist, der momentan in der Gesellschaft herrscht. Da, es ist doch so, muss man ganz klar sagen, wenn in einer Demokratie eine breite Öffentlichkeit, ja, nicht mehr etwas akzeptiert, dann muss das doch hinterfragt werden, ob es überhaupt noch aufrechtzuerhalten ist. Und auch wenn die viele sagen, ja, wenn sie auf Kopieren von Musik angesprochen werden, ja, nein, sowas mache ich nicht, sowas habe ich nicht. Ja. Und bei nächster Gelegenheit, ja, egal was vom Fest oder was für ein Zusammentreffen, ah, das ist cool, das Lied, ah, kannst du mir das mal geben, ja, oder so, ah, ja, ich hab die und die CD, die neue, ah, cool, ah, kein Problem, ich kann das so kopieren, ja, kein Problem. Und das ist überall so, das ist nicht zu fassen, ja. Es ist so wie mit den Sexseiten, ja. Sexseiten im Internet guckt sich keiner an, ja, deswegen gibt's auch so viele davon. Aber gut, auf jeden Fall ist die Möglichkeit jetzt da, durch die Kulturflatrate, dass eben die Künstler auch noch wieder Geld einheimsen können. Ja, zu Recht, denen gebührt das Geld. Und zwar, ich betone ausdrücklich, den Künstlern gebührt das Geld. Ja. Das andere sind nur die, ja, die Verwerter. Und denen gebührt höchstens eine Gebühr für ihren Aufwand, das Ganze zu verwerten, ja, und sonst nichts. So sehe ich die Sache. Gut, es ist hier, wie gesagt, die Frage für mich nicht ob, sondern wie die Kulturflatrate kommen soll. Und das ist sicherlich eine interessante Diskussion, die geführt werden muss. Und mich würde es wirklich mal interessieren, was ihr davon hält. Wie sollte man denn die Internet-Flatrate überhaupt einführen? Wie könnte man das bewerkstelligen? Fakt ist, es muss ein großer Prozentsatz oder zumindest ein großer Batzen Geld muss zusammenkommen. Also man kann das nicht nur beschränken auf zum Beispiel ja, Einzelpersonen, ja, also so freiwillig oder so. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ja. Andererseits könnte man vielleicht so eine Dualschiene fahren, das heißt, derjenige, der das bezahlt, der darf sich dann Sachen herunterladen, ja, also von Tauschbörsen, wer nicht bezahlt, der darf das nicht tun. Ja. Die Frage ist natürlich, ob wie sinnvoll das ist. Man kann das genauso wenig kontrollieren und verhindern, und mit oder ohne bezahlen, das ist ja, das ist einerlei. Und dann ist natürlich die andere Frage, das Geld, das dann zusammenkommt, wird bestimmt nicht reichen dafür. Also soll dann eben so eine Pauschalabgabe gezahlt werden pro Computer mit Internetanschluss so und so viel, außer natürlich bei kommerziell verwendeten Computern, die nicht für einen Privateinsatz gedacht sind, ganz klar, weil das wäre dann wieder so wie dann bei den GZ-Gebühren jetzt auch ein Unding. Ja, wenn man etwas für etwas jetzt ganz klar zum Beispiel nicht nutzt für Musik zu hören, dass man dann dafür zahlen muss, das geht nicht. Ganz klar. Nur, wie kann man das dann belegen? Wo fängt die Gängelung an? Wären die Nutzer bereit, das zu machen, freiwillig? Wären die Nutzer, wie würden die Nutzer reagieren, wenn es jetzt halt per Gesetz dann eine Zwangsabgabe wie GEZ eben auf Internetzugänge gäbe? Könnte man den Zugang, also das Abrechnen, denn statt mit so einer GEZ-ähnlichen, ja, Vereinigung denn über die Provider machen, dass man zum Beispiel, wenn man einen Internetanschluss, und das wäre vielleicht das Interessanteste, wenn man einen Internetanschluss beantragt, ja, oder hat, dass dann eben die Gebühren entsprechend plus der Kultur-Flatrate sind. Und vielleicht wäre ja auch über den Provider so eine Kontrolle möglich, dass man zum Beispiel sagt, okay, bestimmte Ports, ja, es ist keine richtige Kontrolle. Ja, um es gleich zu sagen, dass auch da gibt es wieder genug Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen. Oder dass man zum Beispiel, also bestimmte Ports nur dann freigibt, wenn man eben das Modell mit Kultur-Flatrate nimmt und wenn man den günstigen Internetzugang nimmt ohne die Kultur-Flatrate-Abgabe, dass man dann eben Beschränkungen hat, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen, ja, um Downloads eben zu minimieren. Zum Beispiel 16 Megabit Anbindungen nur noch mit Kultur-Flatrate. Und Tausender Anbindungen beispielsweise oder 2000er dann ohne Kultur-Flatrates-Abgabe. Ja. Das wäre vielleicht die vernünftigste Möglichkeit. Und ja, für Firmen wäre das dann auch kein Thema. Die holen sich dann ein Business-Angebot von dem jeweiligen Anbieter und da haben sie dann schnelleren Zugang. Also so schnell wie ohne Kultur-Flatrate. Aber sie dürfen, sie können, ja, sie zahlen dann eben nicht diese Kultur-Flatrate-Abgabe so. Und ja, dann können sie das Internet trotzdem schnell nutzen, aber dürfen dann eben auch keine Dateien verwerten, was ja eben bei Firmen sowieso dann ausgeschlossen ist. Denn klar steht fest, diese Kultur-Flatrate kann nur für Privatanwender gelten. Das ist ganz klar. Ja, also das wäre doch die beste Möglichkeit, über die Provider das Ganze einzuziehen, wäre natürlich jetzt, es ist natürlich wieder eine Diskussion, dann ganz klar, jetzt wer einen schnellen Zugang braucht, aber keine Musik oder anderen Mediensachen runterlädt, Videos oder ähnliches, ja, der will dann natürlich auch nicht zahlen. Aber klar ist, dass das dann nicht funktionieren würde und wie bei der Krankenkasse natürlich auch, die jetzt eben in Amerika, hat's gehört, ja, in den USA hat es tatsächlich Obama geschafft, ja, die Krankenversicherung, die gesetzlich kommt, auch in den USA. Und da ist es ja auch so, ja, wir haben eine Krankenversicherung, da wird gezahlt, ein Teil vom Arbeitgeber, ein Teil vom Arbeitnehmer, ja, vom Lohn. Und diejenigen, die eben, hoppla, jetzt habe ich eine Mail bekommen, Ruhe! Ja, und diejenigen, die eben nicht krank werden, die finanzieren die kranken Leuten eben praktisch mit, weil sie eben auch diese Leistungen zahlen, obwohl sie sie nicht benötigen. Und auch da funktioniert es nur so, und da ist es ja auch akzeptiert. Und ich denke, dass es das eben auch so akzeptiert sein muss, also das ist meine reine persönliche Meinung, akzeptiert werden muss, dass eben, diese Internetbenutzer auch diese mitfinanzieren müssen, ja, die eben Musik herunterladen, weil sie selbst, ihnen bleibt es ja freigestellt, sie selbst können das ja dann auch tun, ja, damit eben die diese Künstler eben auch etwas davon haben. Ja. Und somit dann einen Beitrag leisten, um dass eben Künstler weiter ihre Arbeit verrichten können. Denn eins steht fest, so wie es jetzt laufen soll, laut Musikindustrie, das wird nicht mehr klappen. Das geht nicht. Eine kurze Sache noch, weil es sind gerade noch 5 Minuten Zeit, man gleich am Ende. Dem Ganzen steht immer eines ja im Weg, in vielen ländlichen Gebieten, die Verfügbarkeit von schnellem DSL. Und fantastisch, in den USA startet Google gerade eine Kampagne, um einen 1-Gigabit-Anschluss für alle Amerikaner zu ermöglichen. Natürlich werden jetzt erstmal nur kleine Tests gemacht und da sucht Google jetzt verschiedene Orte raus und die sollen eben zuerst mit diesem 1-Gigabit-Anschluss gesegnet sein. 1-Gigabit-Anschluss pro Kopf, ja, also Privatanwender mit 1-Gigabit-Anschluss. Wahnsinn, oder? Und klar, jetzt denkt man, oh super, Google ist ja Wahnsinn, das, was die machen für die Menschen, ist unglaublich. Das ist wirklich super, dass die das jetzt auf den Weg bringen, ganz toll, ja, aber das sind natürlich nicht ganz uneigennützige Beweggründe, denn gerade Google profitiert ja von den ganzen Sachen YouTube, ja, Online-Videos, Video on Demand und so weiter und so weiter. Und gerade YouTube hat ein unglaubliches Traffic-Aufkommen. Und wenn jetzt Leute, und das gibt's in den USA mehr als man denkt, Leute im also mit wenig Geschwindigkeit ans Internet angebunden sind, dann ist das Aufrufen von YouTube-Videos nicht immer so ein toller, ja, ist immer so eine tolle Erfahrung. Ja, und deswegen denke ich, ist auch da der Hintergrund, dass Google eben mehr Leuten den barrierefreien, oh falsch, jetzt habe ich aber hier einen ganz falschen Begriff genutzt, den einfacheren Zugriff auf die Inhalte von YouTube benutzt. Ja, barrierefrei, wenn die da noch lange nicht davon. Gut, ne? Also, aber das ist noch eine Kampagne. Ich hoffe, dass es auch so eine Kampagne mal in Deutschland gibt, weil auch wenn Deutschland relativ gut versorgt ist mit DSL, ja, weniger gut mit den mit Content, aber es gibt doch ländliche Gebiete, ich habe Bekannte, die wohnen in Gebieten, wo maximal 1000 Kilobit Anbindung möglich ist, ja, 1000 Kilobit, meine Güte, die können nichts gescheit machen, ja, aber 1000 ist sogar noch relativ gut, es gibt sogar Gebiete, wo nur 512 Kilobit gehen, ja, und natürlich auch Gebiete, wo noch überhaupt kein DSL möglich ist. DSL über Satellit ist, naja, nicht für alles zu gebrauchen und ist auch mehr, ja, ein Riesenaufwand, als denn jetzt ein zufriedenstellendes System, immer noch leider. Über Kabel, auch da gibt's ganze Gemeinden, die überhaupt gar nicht ans Kabelfernsehen angeschlossen sind, weil die Gemeinde das eben nicht als notwendig beachtet und eben voll darauf sitzt, dass die Leute ihre Satellitenschüssel auf dem Dach haben. Ja. Und für manches kommt das, ist das unvorstellbar, aber das ist Realität und zwar in leider in vielen, vielen Gebieten in Deutschland noch, die keinen korrekten, richtigen, schnellen Internetzugang haben. Für die ist sowas wie Online-Videos, ja, oder TV über Internet oder Video on Demand, das sind Sachen, die gibt's da gar nicht. Die gibt's einfach nicht, ja, die sind nicht vorhanden. Ja, und spätestens wenn man zum Beispiel HD-Videos, HD-TV über Internet sehen will, ja, von dem T-Home-Angebot der Telekom und sich da mal drüber informiert, ja, dann ist die Enttäuschung bald groß, denn nur wenige Menschen in Deutschland können bisher einen VDSL-Anschluss bekommen, 25 oder 50 Megabit, um HD-TV zu empfangen und die anderen mit 16 Megabit beispielsweise, die bekommen nur SDTV über T-Home. Ja, das ist leider noch die Realität. Das war's diese Woche von der Rios Wochensicht und morgen muss man abspannen. Schon wieder Abspann vergessen? Ja, so schön. Ich vergesse nicht, was soll das? Mann! Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder rein zu Rios Wochensicht. Bis denn, tschüss!